Es geht weiter. Halleluja. Gut, 1. Johannes 4, Vers 10. Psst. 1. Johannes 4, Vers 10. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Mit anderen Worten, entscheidend für unsere Beziehung zum Vater, für unsere Liebesbeziehung zum Vater und zu Jesus ist, dass wir zunächst mal verstehen, die Beziehung geht von Gott aus. Amen. Sie geht nicht von uns aus, sondern sie geht von Gott aus. Wir kapitulieren vor dieser Liebe, wir nehmen sie auf, wir nehmen ihn auf, aber die Liebe geht von Gott aus. Und diese Liebe zu verstehen oder zu erfassen oder ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was diese Liebe bedeutet und was diese Liebe beinhaltet für uns als seine Kinder, ja, bewirkt wiederum, dass die Beziehung zu ihm in die richtige Ordnung oder, wie soll ich sagen, ins Leben kommt, so muss ich vielleicht sagen. Ja? Jeden Menschen, auch den du neu kennenlernst, da musst du ein Stück weit lernen, wie trete ich jetzt zu dem in Beziehung. Ja? Der eine hat WhatsApp, der andere hat kein WhatsApp. Zum Beispiel, der eine ist auf Instagram, der andere nicht, was auch immer. Aber auch einfach vom persönlichen Umgang her. Ja. In unterschiedlichen Kulturen gehen Leute unterschiedlich miteinander um, allein von den Höflichkeitsformen. Ja. Ich war mal ein halbes Jahr in China und ich sag dir, du musst erst lernen zu verstehen, wie Leute irgendwas meinen dort. Weil sie meinen nicht die Dinge unbedingt so, wie du sie meinst, dass sie sie meinen. Weil es einfach eine andere Kultur, ein anderes Denken, ein anderes Empfinden ist. Du musst dich erst darauf einlassen. Das heißt, ja, ich war ein halbes Jahr in China, es hat so etwa 3-4 Monate gedauert und ich habe mich wirklich bewusst auf die Kultur eingelassen. Ich wollte das auch, ich habe auch Chinesisch gelernt und so weiter, habe Chinesisch gesprochen und ich wollte das bewusst. Und so nach 3-4 Monaten haben dann zum angefangen, die Chinesen zu sagen, ja, jetzt verhältst du dich schon wie ein Chinese. Ja, und dann bin ich wieder nach Deutschland zurückgekommen nach einem halben Jahr und dann musste ich mich erst wieder hier auf die Kultur einstellen. Ich kam direkt nach meinem halben Jahr in China, kam ich zum Studium nach Tübingen und die ersten Leute, die ich dort kennengelernt habe und mit denen ich dort Beziehungen hatte, waren alles Chinesen. Nur Chinesen, weil mit denen konnte ich gut umgehen. Weil ich so darauf eingestellt war, einfach auf diese Art und Weise des Umgangs. Ja. Und genauso gibt es eine Himmelskultur, ja. Es gibt eine Liebeskultur sozusagen des Vaters, es gibt eine Art und Weise, wie der Vater einfach sich die Beziehung zu seinen Kindern gedacht hat, die wir kennenlernen müssen, sodass wir tatsächlich auch zu ihm in diese Beziehung so treten können, wie es gedacht ist. Amen. Also ohne Missverständnisse zum Beispiel. Ja, dass wir seine Liebe nicht missverstehen. Ja. Er kann unsere nicht missverstehen, weil er checkt immer, was wir meinen im Endeffekt. Er checkt immer, was dahinter ist. Ja. Er weiß mehr als wir, aber wir können manchmal Sachen missverstehen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir tatsächlich diese Beziehung zum Vater, diese Beziehung zu Gott, die wir durch Jesus haben, dass wir sie entdecken. Ja. Dass wir sie entdecken. Ja. 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, welch eine große Liebe der Vater zu uns hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und immer wenn in der Bibel steht, seht, ja, oder siehe, ja, dann ist damit nicht nur gemeint, okay, schau mal her, so oder so sieht es aus, sondern wenn es da heißt, seht, dann ist immer gemeint mit erfasst, ja. Erfasst, ja. Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Ja. Im Englischen wird in manchen Übersetzungen übersetzt, behold the Lamb of God. Behold, das heißt erfasst es, nehmt es auf, ja. Erkennt es. Ja. Also seht, welch große Liebe der Vater zu euch hat, heißt so viel wie lernt es zu erfassen, tiefer und tiefer, in welche Art von Beziehung ihr jetzt tatsächlich eingetreten seid. Amen. Und wenn wir das lernen wollen, wenn wir lernen wollen, wie diese Art der Beziehung zu unserem Vater jetzt aussieht, ja, dann ist das Beste, was wir tun können, ist, wir gehen einfach in sein Wort. Amen. Weil da schreibt er über diese Beziehung. Und insbesondere lernen wir über diese Beziehung zum Vater, wenn wir uns Jesus anschauen. Weil Jesus war der erstgeborene Sohn. Er hat uns vorgelebt, wie Sohnschaft aussieht. Und er hat seine Jünger darüber gelehrt, wie Sohnschaft aussieht und was es bedeutet, was die Liebe des Vaters zu uns bedeutet. Er hat die Jünger darüber gelehrt. Sein ganzer Auftrag, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber sein ganzer Auftrag von Jesus war, manche sagen, ja, der Auftrag von Jesus war das Erlösungswerk. Das stimmt. Aber das Erlösungswerk ist letztendlich nur ein Teil seines Gesamtauftrags, weil sein Gesamtauftrag hat Jesus in Johannes 17 in den weiteren Versen, ich habe vorher die ersten drei vorgelesen, aber in den weiteren Versen hat er das näher beschrieben. In Vers 6 hat er es ganz klar definiert, nämlich sein Gesamtauftrag war, er spricht hier zum Vater und er sagt, Vater, ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Amen. Mit anderen Worten, der Auftrag von Jesus war, den Vater in seinem Wesen, immer wenn die Bibel vom Namen spricht, dann meint sie immer das Wesen. Ja. Der Name im Namen, im Biblischen ist ein Name, was anderes als wir das in unserer deutschen Kultur gewohnt sind. Ja. Im Biblischen ist der Name, deswegen wurde Abraham zum Beispiel umbenannt in Abraham, Sarai wurde in Sarah umbenannt und so weiter, weil sich ihr Wesen veränderte. Jakob wurde in Israel umbenannt. Wenn sich das Wesen geändert hat, wurde der Name geändert. Und so steht der Name für das Wesen. Mit anderen Worten, wenn Jesus sagt, ich habe deinen Namen, Vater, den Menschen offenbart, dann sagt er damit, ich habe das Wesen des Vaters, ich habe das Wesen seiner Liebe den Menschen offenbart. Und ein Teil dieser Offenbarung seines Wesens, und zwar nicht nur ein Teil, sondern der zentrale Teil der Offenbarung dieses Wesens, war tatsächlich durch das Erlösungswerk. Weil so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab am Kreuz. Ja? Das heißt, hier ist der Kern dieser Offenbarung, aber das Umfassende dieser Offenbarung ist das Wesen des Vaters. Sag mal, das Wesen des Vaters. Ja? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt wohin? Zum Vater außer durch mich. Er hat nicht gesagt, niemand kommt in den Himmel außer durch mich, sondern er hat gesagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich, was aber gleichbedeutend ist. Weil ohne zum Vater zu kommen, kannst du nicht in den Himmel kommen. Aber entscheidend war, Jesus wollte uns zum Vater führen. In den ersten Tagen, so nachdem ich so stark von der Vaterliebe Gottes berührt wurde Ende Juli und einfach so alles in mir war, Vater, die Liebe des Vaters und so weiter. Und irgendwann mal kam ich so auf den Gedanken und habe gesagt, Jesus, bist du vielleicht jetzt eifersüchtig, dass ich rede gerade momentan gar nicht so viel mit dir, sondern mehr mit dem Vater und so weiter. Und ich habe so empfunden, wie Jesus sagt, nein, das ist ja genau das, wofür ich gekommen bin. Ich wollte dich ja zum Vater führen. Und Jesus ist nicht eifersüchtig auf den Vater. Und das heißt nicht, dass wir nicht auch mit Jesus natürlich die Beziehung haben, aber es gibt zu unterschiedlichen Zeiten gibt es auch unterschiedliche Schwerpunkte in unserer Beziehung mit dem dreieinigen Gott. Ja. Aber keiner ist eifersüchtig auf den anderen. Der Vater ist nicht eifersüchtig, wenn du dich auf Jesus konzentrierst. Jesus ist nicht eifersüchtig, wenn du dich auf den Vater konzentrierst. Ja, die Wahrheit ist, Jesus kam, um uns in diese Beziehung zum Vater zu führen. Amen. Das war sein ganzer Auftrag. Die Offenbarung des Vaters war das Endziel. Und das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, den Vater, erkennen und den du gesandt hast. Amen. Und wenn wir dann weiterlesen in Johannes 17, und jetzt möchte ich ein bisschen darauf eingehen, auch wie diese Liebe des Vaters zu uns aussieht, welche Dimension sie hat, welche Tiefe, welchen Inhalt sie hat, dann lesen wir so wunderbare Dinge, zum Beispiel in Vers 22 bis 24, Johannes 17, ist immer noch das gleiche Gebet von Jesus. Und da sagt spricht immer noch zum Vater und er sagt, und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, damit sie eins seien, wie wir eins sind, nämlich ich in ihnen. Er spricht von dieser geistlichen Einheit. Er spricht gar nicht mal in erster Linie von der horizontalen Einheit, sondern er spricht von dieser vertikalen Einheit. Ich in ihnen und du in mir. Ja? Der Vater in Jesus und Jesus in uns. Er spricht von dieser geistlichen Einheit. Ja? Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet sein, mit anderen Worten in Klammer, mit uns, mit dem Vater, mit Jesus, in eins vollendet sein und damit natürlich auch untereinander. Und jetzt sagt er, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt, und jetzt kommt die Offenbarung, und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Und das ist der Hammer. Weißt du, und davon geht alles aus. Wie sehr liebt der Vater dich? Mit welcher Art von Liebe liebt der Vater dich? Er liebt dich mit derselben Liebe, mit der er Jesus geliebt hat. Er liebt dich genauso, wie er Jesus liebt. Wenn er dich sieht, dann sieht er Jesus in seiner Liebe. Amen. Das ist ein gewaltiges Geheimnis. Wenn wir, weißt du, du sagst vielleicht, ja, aber es gibt an mir noch so viele Dinge, die halte ich nicht für liebenswert oder die sind noch nicht so gut, die sind noch nicht so verwandelt. Aber weißt du, ich spreche hier von der Ausgangsposition. Unsere Ausgangsposition ist, wir sind so geliebt vom Vater, wie Jesus vom Vater geliebt war. Davon gehen wir aus. Wir gehen also nicht davon aus, okay, wir müssen jetzt erstmal lernen, Gott zu lieben. Ja, das ist typischer Ansatz der Religion. Ja. Wir müssen etwas tun, um Gott zu lieben. Wir müssen uns jetzt anstrengen, Gott zu lieben. Nein, das ist nicht der Punkt, sondern unsere Ausgangsposition ist, wir sind geliebt. Und zwar nicht nur einfach irgendwie geliebt, sondern wir sind so geliebt, wie der Vater Jesus liebt. Wie viele von euch glauben, dass der Vater Jesus mit absolut perfekter, vollkommener, unvoreingenommener, unreservierter, unbedingungsloser Liebe liebt? Wie viele von euch glauben das? Okay. Und mit der gleichen Liebe liebt der Vater dich. Als der Vater zu Jesus sagte am Jordan, als der Himmel aufging und der Heilige Geist kam herab wie eine Taube, sagte der Vater: Dies ist mein geliebter Sohn. Das war das Erste, was er sagte. Dies ist mein geliebter Sohn. Mit anderen Worten, das ist, du kannst es auch so sagen, das ist mein Geliebter. Das ist mein Liebling. Das ist der. Also wenn der Vater sagt, mein geliebter Sohn. Manche Väter haben ja vielleicht Lieblingssöhne oder weniger Lieblingssöhne. Ja? Aber hier sagt er ganz klar, also wenn es noch andere Söhne gäbe, dann wäre das definitiv mein Liebling. Amen. Mein geliebter Sohn, mein Liebling. Und jetzt kommt's. Genau das Gleiche sagt er über dich. Du bist sein Liebling. Wusstest du, dass Gott nur Lieblinge hat? Manche sagen ja, und ich verstehe, was sie damit sagen wollen, manche sagen, Gott hat keine Lieblinge. Damit wollen sie im Grunde genommen das Gleiche sagen. Aber ich finde, es ist besser ausgedrückt, wenn du sagst, Gott hat nur Lieblinge. Amen. Weil Kinder, die sich dessen bewusst sind, dass sie der Liebling des Vaters sind, die werden nicht mehr in Konkurrenz sein mit anderen Kindern. Die werden automatisch nicht sagen, okay, der mag dich, mag am Ende mehr als mich oder was. Nein, die wissen, ich bin der Liebling. Also ein typisches Kennzeichen des Waisengeistes, wir haben ja die letzten Wochen ab und zu mal über Waisengeist gesprochen, ja, ein typisches Kennzeichen des Waisengeistes, der letztendlich der Urgeist, der ist, der reinkam, als der Teufel Adam und Eva im Paradies verführte, ein typisches Kennzeichen des Waisengeistes ist es, und vielleicht entdeckst du das ja manchmal noch bei dir, also könnte es sein, ja, ein Kennzeichen ist, sich vergleichen mit anderen. Sich vergleichen mit anderen. Auch im Geistlichen. Also sogar unter Christen. Ja? Weil wir Christen sind alle heilig, wir vergleichen uns nie. Oder hast du vielleicht doch schon mal vielleicht so einen Gedanken gehabt, oh meine Güte, warum erlebt der immer so starke Sachen mit Gott, aber ich nicht? Oder oh, der kommt immer so gut raus da und hat immer so, der wird immer so geehrt und der, was weiß ich, ja. Ich meine, bis dahin, okay, der hat so und so viel Follower auf Instagram und der hat nur so und so viel und der hat das und der hat jenes und der hat den Einfluss und der hat diesen Einfluss. Weißt du, alles Waisengeist. Alles Waisengeist. Wenn du weißt, dass du weißt, dass du weißt, ich bin der Liebling des Vaters, Halleluja, dann hast du es geschafft. Amen. Dann musst du dich nicht mehr vergleichen. Dann musst du auch niemand mehr was beweisen. Das ist auch ein Kennzeichen des Waisengeistes. Etwas beweisen müssen. Angefangen von dir selber. Dir selber, was, das muss ich mir jetzt beweisen. Ich muss mir beweisen, dass ich erfolgreich bin. Oder vielleicht beweist du unbewusst noch deinem irdischen Vater oder deiner Mutter irgendwas, weil sie dich zur Leistung getrimmt haben und dir signalisiert haben, wenn du leistest, dann bist du gut. Also versuchst du es ihnen zu beweisen. Oder du versuchst deinem Bruder oder deiner Schwester in der Gemeinde was zu beweisen. Schau mal, Gott ist auch mit mir. Schau mal, was Gott bei mir tut. Bei mir passieren noch stärkere Wunder wie bei dir. Ja, ihr lacht, aber das ist gar nicht so weit weg. Amen. Wenn du ehrlich in dein Herz schaust, hast du es auch schon mal in dir empfunden, sowas, oder? Amen. Weißt du, und deswegen will Gott wirklich dieses Bewusstsein, du bist der Liebling, so tief in dein Herz hinein verankern, dass dieser Waisengeist gar keinen Raum mehr hat. Also warum werden Leute zu Workaholics? Weil sie was beweisen müssen. Waisengeist. Sie fühlen sich, ich meine, hier im Schwabenland sowieso, ja, wenn du nichts schaffst, dann bist du nichts. Ja. Ich weiß noch früher, als Irina und ich noch die ersten Jahre unserer Ehe auf dem Dorf gewohnt haben, und wir waren ja damals auch schon Pastoren vollzeitlich, und wir haben immer dreimal die Woche, haben wir immer nachmittags um 3 Uhr, hatten wir immer so eine Gebetsstunde, und da sind wir immer zum Gebeten rausgegangen, in den Wald spazieren gegangen. Und wenn wir dann nachmittags um 3 da rauskamen, die Straße entlang liefen, dann hast du schon das Gesicht auf der anderen Straßenseite am Fenster gesehen und die haben schon geguckt und dann hast du schon gespürt, wie sie denken, ja, schaffe die nix. Was ist das? Ja. Ja, man muss immer was beweisen, verstehst du? Immer zeigen, oh, ich bin bei der Arbeit. Ja. Manche haben sogar ihrem Status auf WhatsApp haben die stehen, bei der Arbeit. Ja? Und immer zusammen, bei der Arbeit. Ja? Ja, ich hab mal einen Ferienjob gemacht bei der Baden-Württembergischen Bank damals. Und da war einer, es war so ein Abteilungsleiter oder so ein Unterleiter. Und wenn der gerufen wurde mit seinem Namen und gesagt, der Herr sowieso, hat er immer gesagt, bei der Arbeit. Ja? Immer bei der Arbeit. Immer signalisieren, ich bin bei der Arbeit. Du musst dir beweisen, du bist nur dann was wert, wenn du arbeitest. Ein Kennzeichen des Waisengeistes ist, ständig zu werkeln und ständig was beweisen zu müssen durch deine Leistung. Amen. Anderes Kennzeichen des Waisengeistes ist genau das Gegenteil. Passivität. Das ist auch ein Kennzeichen des Waisengeistes. Gar nichts machen. In der Hängematte liegen. Vielleicht aus Angst, einen Fehler zu machen. Aus Minderwertigkeit. Oh, ich kann sowieso nichts, ich bin sowieso nicht so wichtig. Ach, was ich in dieser Welt tue, ist sowieso nicht so wichtig. Auch Waisengeist. Weißt du, Gott hat nur Lieblinge. Gott hat nur perfekte Söhne und Töchter gemacht. Und er hat einen perfekten Plan für dein Leben. Weißt du, und wenn du in diesem Geist der Sohnschaft lebst, dann wirst du alle Energie dafür einsetzen in deinem Leben, um die Dinge zu tun, die der Vater dir gibt. Aber du wirst sie ohne Stress, ohne getrieben sein tun. Du wirst nicht passiv sein, aber du wirst auch nicht workaholic sein. Du wirst nicht gestresst sein. Du wirst nicht im Druck sein, sondern du wirst einfach im Frieden, mit Begeisterung, mit Feuer, einfach im Bewusstsein, ich bin der Liebling des Vaters, machst du einfach, was du machst. Amen. Halleluja. Ist es nicht wunderbar? Weißt du, das Bewusstsein, ein Liebling zu sein vom Vater im Himmel, verändert alles. Vor ein paar Wochen habe ich mal so eine Liste vorgelesen, wie du erkennst, dass du einen Waisengeist hast. Und ich glaube, da gab es niemanden im Gottesdienst, mich eingeschlossen, der nicht an einer Stelle noch vielleicht hätte sagen müssen, oh, da könnte noch ein bisschen ein kleiner Rest sein oder so. Ja. Aber will ich jetzt nicht weiter im Detail eingehen. Ich bin immer noch bei Markus 1, Vers 11. Dies ist mein geliebter Sohn. Amen. Das ist das Erste, was der Vater zu Jesus sagte und was er damit zu dir sagt. Du bist sein Liebling. Amen. Und das Zweite, was er sagt nämlich noch was. Ja. Er sagt, an dir habe ich Gefallen gefunden. Oder du kannst auf Neudeutsch übersetzen, du gefällst mir. Dieser gefällt mir. Der gefällt mir. Weißt du, das nimmt es nochmal auf ein anderes Level. Weil manche Christen leben so nach dem Motto, habe ich auch schon gelebt, so nach dem Motto, okay, ja, ich weiß, dass der Vater mich liebt. Das muss er ja, steht ja in seinem Wort. Ja. Ja. Ist ja klar, ich glaube das, ja, ich glaube das, natürlich. Aber weißt du, wie von euch haben schon, waren sich doch schon manchmal unsicher, ob du einfach so wie du bist, einfach als dieser Sohn, als diese Tochter Gottes, dass es so wie du bist, einfach dem Vater gefällst. Also man könnte so sagen, dass der Vater dich auch mag. Also nicht nur liebt, so nach dem Motto, wenn du da bist, okay, ich liebe dich. Ich bin zwar froh, wenn du auch wieder gehst, aber ich liebe dich mit der Liebe des Herrn. Ja. Ja. Ja, verstehst du, was ich sagen will? Es gibt so einen Unterschied. Ja. Wir sagen wir auch manchmal im Leib Christi, okay, wir lieben uns alle. Ja. Aber wie von euch haben schon gemerkt, du liebst alle im Leib Christi, aber du bist nicht mit jedem immer gerne zusammen. Ewig lang. Amen. Weißt du, so die Gäste, wo du dich freust, wenn sie kommen, und dann freust du dich auch wieder, wenn sie gehen und so weiter. Ja. Halleluja. Okay. Ja, verstehst du, ist menschlich. Ist menschlich. Aber weißt du, Gott sagt, ich bin gern mit dir zusammen. Ich genieße dich. Ich kann gar nicht genug Zeit mit dir haben. Ich liebe dich nicht nur, sondern ich mag dich auch. Ich finde dich super. Sag mal zu deinem Nachbarn, er findet dich super. Ja. Weißt du, das ist der Hammer. Weißt du, da gehen auch manche religiöse Gedankenfestungen weg, so nach dem Motto, ah, diese Kleinigkeit in meinem Leben, damit will ich Gott jetzt nicht die Zeit stehlen. Das ist ihm jetzt nicht so wichtig, was ich diese kleine Sache da, mein finanzielles Problem oder so. Ah, Gott hat so viele andere Sachen zu tun, muss sich um Krebskranke kümmern, um was weiß ich was. Das sind ja Kleinigkeiten. Sie sagen ja manche auch theologisch sagen, also was, wenn sie sagen, keine Ahnung, wir haben ja so Dinge schon erlebt, dass Gott Leuten Handys, die verloren waren, wiedergebracht hat und was für Geschichten da. Sagen wir, wie könnt ihr Gott sowas bitten überhaupt? Gott interessiert sich doch nicht für dein Handy. Doch, Gott mag dich. Amen, er mag dich wirklich. Und alles, was dir wichtig ist, ist ihm auch wichtig. Und wenn dir dein Handy wichtig ist, und ich meine, den meisten von uns ist ihr Handy ziemlich wichtig, manchmal zu wichtig. Alles, was dir wichtig ist, ist ihm auch wichtig. Er liebt dich nicht nur, sondern er mag dich. Dies ist mein geliebter Sohn. Und übrigens, die Frauen sind übrigens auch Söhne. Ja? Amen. Ob das gefällt oder nicht. Manche sagen, ja, ich nenne mich aber lieber Tochter Gottes. Ja, darfst du auch. Aber theologisch, rein geistlich gesehen, sagt die Bibel, in Christus gibt es nicht Mann und Frau. Und wir sind alle Söhne durch Jesus Christus, weil er ist der erstgeborene Sohn. Wir sind alle versohnt sozusagen mit Gott. Wir sind alle Söhne in Christus. Deswegen heißt mein zweites Buch auch Söhne der Herrlichkeit. Das war nicht diskriminierend gemeint. Ich erkläre das auch in dem Buch, ja. Sondern das sind die Frauen genauso gemeint. Ja. Söhne und Töchter. Ja. Aber theologisch sind wir alle Söhne. Ja. Wir sind alle Söhne. Das hat mit Geschlecht nichts zu tun. Ja. Also wir brauchen auch wir brauchen auch keine feministische Bibel oder irgendwas, weil es darum gar nicht geht. Verstehst du? Es geht darum gar nicht. Das ist der Punkt. Verstehst du? In unserer heutigen Gesellschaft wird teilweise Geschlecht so hoch aufgehängt, wie es gar nicht ist. Es hat gar nicht diese Bedeutung. Verstehst du? In den Augen Gottes hat es gar nicht diese Bedeutung. In Christus gibt es nicht Mann und Frau. Amen. Nicht, dass Mann und Frau nicht unterschiedlich sind, aber es ist von deinem Stand vor Gott keinerlei Bedeutung. Wir sind alle Söhne. Die Männer sind Bräute Christi und die Frauen sind Söhne Gottes. Halleluja. Amen. Das ist schön, oder? Halleluja. Preis den Herrn. Also, Gott will in uns dieses Lieblingsbewusstsein etablieren. Ein großes Vorbild da für uns in der Bibel ist übrigens der Apostel Johannes. Der Apostel Johannes hatte dieses Bewusstsein, wirklich dieses Bewusstsein, der Liebling von Jesus und damit der Liebling vom Vater zu sein. Er war so kühn, dass er in seinem eigenen Evangelium, in dem er geschrieben hat, gegen alle Regeln heutiger Demut und was auch immer, hat immer geschrieben von dem Jünger, den Jesus liebt, und hat immer sich selber gemeint. Das ist der Hammer. Verstehst du? Der Jünger, den Jesus liebt. Ja, wer war denn das, der Jünger, den Jesus liebt? Ach so, Johannes war das. Ah, alles klar. Aber weißt du, Johannes war da, als Jesus am Kreuz hing. Einer der ganz wenigen. Was glaubst du wohl, warum er da war, als Jesus am Kreuz hing? Weil er diese Liebesbeziehung hatte. Weil er dieses Bewusstsein hatte. Ich bin sein Liebling. Weil er das Ohr an seiner Brust hatte. Ja? Weil er diese Liebesbeziehung hatte. Deswegen war er da. Petrus hatte noch ein bisschen ein anderes Bewusstsein. Kannst du nachlesen, Johannes 21. Petrus hatte ein bisschen ein anderes Bewusstsein. Der hatte noch ein bisschen das Waisenbewusstsein. Ich denke, später hat sich das natürlich dann auch gegeben bei ihm. Aber da, nach der Auferstehung, hatte er noch dieses Waisenbewusstsein, ja? Wo Jesus ihn anspricht und sagt, liebst du mich? Und dreimal fragt er ihn, ja? Ja. Also da können wir jetzt viel natürlich drüber sagen, Wiederherstellung der Verleugnung und so weiter, all diese ganzen Geschichten. Aber er kriegt diesen Auftrag und Jesus sagt zu ihm, weide meine Lämmer. Ja. Und nachdem er diesen Auftrag kriegt, was ist seine erste Frage an Jesus? Er sagt und zeigt auf Johannes und sagt, ja, aber was ist mit dem da? Merkst du was? Waisengeist, vergleicht sich immer, schaut immer was mit dem anderen. Ja, aber das ist doch der, den du so liebst, das ist doch der. Du gibst mir jetzt den Auftrag, deine Lämmer zu weiden, aber was ist mit dem da? Verstehst du? Und Jesus weist ihn zurecht im Prinzip, also doch eigentlich nicht nur im Prinzip, sondern klar. Er sagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich wiederkomme, was geht's dich an? Du weide meine Schafe. Also mit anderen Worten, du kümmere dich um deinen Auftrag und um deine Beziehung zu mir und lass Johannes und seine Beziehung zu mir meine Sache sein. Amen. Verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen Waisengeist und Lieblingsbewusstsein. Petrus hätte das gleiche Bewusstsein haben können. Weißt du, Jesus liebte ja nicht Petrus weniger als Johannes. Das war ja nicht so. Nur Johannes war es mehr bewusst. Der Vater im Himmel liebt auch nicht den Bruder oder die Schwester neben dir mehr als dich. Vielleicht ist ihr mehr bewusst. Dann wäre es an der Zeit, dass du nachziehst. Dann sagst du, okay, ich bin auch ein Liebling. Weißt du, manchmal gibt es diese Dinge, irgendjemand erlebt was Starkes mit Gott oder irgendwo gießt sich der Geist Gottes aus, weiß ich, in der Gemeinde, wo du es gar nicht damit gerechnet hast, gießt sich der Geist Gottes aus und dann sagen Leute, Herr, warum gießt du da deinen Geist aus? Du könntest noch genauso gut bei uns ausgießen. Und Leute gehen dann gegen das Werk Gottes irgendwo anders, weil sie sagen, ja, wenn Gott seinen Geist ausgießt, dann kann er weiß doch, wo ich wohne. Amen. Aber weißt du, die Wahrheit ist die, sie versperren sich damit, vom Vater zu empfangen, was er geben will. Weil wenn ich der Liebling des Vaters bin und wenn der Bruder der Liebling des Vaters ist, wenn wir die Lieblinge des Vaters sind und die Gemeinde XYZ auch zu den Lieblingen des Vaters gehört, dann kann ich ja als Liebling des Vaters, wenn ich das will und mit meinem Vater darüber rede, dann kann ich doch wohl auch all das bekommen, was die anderen auch bekommen haben, oder? Ich meine, das war schon als Kinder die Gerechtigkeit. Wenn der Papa ein Lolli gibt an das eine Kind, dann sagt das andere Kind, hey, aber dann gibt es für mich auch ein Lolli. Und welcher Papa würde dann sagen, nein, für dich nicht? Nein, da muss schon Gerechtigkeit her, okay? Was der haben kann, kann ich auch haben. Amen. Und anstatt, dass wir dieses Lieblingsbewusstsein haben, verurteilen wir das Wirken Gottes irgendwo anders, nur weil es nicht zuerst bei uns war. Dabei bietet Gott uns genauso an. Dabei sagt Gott, hey, ich gieße meinen Geist aus, überall. Wer immer es will, der kann es haben. Also auch diese Ausgießung der Liebe des Vaters ist nicht eine Glory-Life-Ausgießung oder irgendwas. Überhaupt nicht, sondern Gott will seine Liebe dem Leib Christi ausgießen. In jeder Gemeinde, in jeder Denomination, jeder, der es will, kann es haben. Amen. Halleluja. Nur der Waisengeist blockiert uns manchmal zu empfangen. Und das Allerfalscheste, was wir machen können, ist dann am Ende sogar noch das kritisieren, was andere empfangen, nur weil wir meinen, wir hätten es nicht empfangen. Dabei könnten wir es empfangen. Also wenn ich irgendwo sehe, dass irgendjemand anderer in einem anderen Dienst, dass Gott irgendwas tut. Ich bin so ein geistlicher Spürhund, wirklich. Ja. Ja, ich bin so ein Trüffelschnüffler. Ja. Ja. Wenn ich irgendwo im Leib Christi, egal was, ist mir vollkommen egal, ob das in der evangelischen, in der katholischen, in der freikirchlichen, in der charismatischen, in was weiß ich, pfingstlichen Gemeinde, irgendwo, wenn ich irgendwo was sehe, dass der Vater was tut, dass genuin etwas von seinem Geist ausgegossen wird, dann sage ich, okay, Herr, das will ich auch. Und wenn es das bedeutet, dass ich mich demütige und dahin gehe und dahin fahre und meine Hände offen halte und sage, okay, segne mich, bete für mich, dann mache ich das, weil ich es empfangen will. Und weil ich glaube, dass ich es empfange, weil ich genauso der Liebling bin wie Gott. Also ich erinnere nur ein kleines Beispiel. Ich erinnere mich vor Jahren, das ist schon 12 Jahre oder so her, da bin ich ins Internet gegangen und da habe ich einen Dienst entdeckt damals, von einem Mann Gottes, der inzwischen schon verstorben ist. Aber ich habe diese Videos gesehen und ich dachte, als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, das ist ja nochmal eine andere Dimension von Wundern als das, was ich bisher erlebt habe. In dem Dienst sind kreative Wunder passiert, Knochen sind gewachsen, die nicht da waren und Metall aufgelöst und all diese Geschichten. Und ich dachte, boah, ich war richtig ein bisschen wie erschlagen. Zuerst dachte ich, wow, das ist ja nochmal eine andere Dimension wie das, was ich bisher kenne. Jetzt hätte ich sagen können, okay, gut, der ist halt einfach besonders bevorrechtigt, besonders geliebt. Das ist einfach so, das ist ein besonderer Liebling vom Vater. Also, aber anstattdessen habe ich die Stimme Gottes unbewusst vernommen. Ich habe es nicht hörbar in dem oder bewusst vernommen, aber letztendlich war das in mir, okay, könnte es sein, dass ich das auch haben kann? Also, ich bin doch genauso ein Sohn. Weißt du, und der Vater sagt, ja, wenn du willst schon. Nicht alle wollen es. Weil nicht jeder will alles, deswegen muss auch nicht jeder alles tun, verstehst du? Nicht jeder muss einen Heilungsdienst haben und nicht jeder muss dieses und nicht jeder muss jenes machen. Aber was du willst vom Vater, wenn du es willst, kannst du haben. Weil du bist genauso ein Liebling. Wenn es der Vater dem gegeben hat, dann kann er es mir auch geben. Also was habe ich gemacht? Mit meiner Frau zusammen. Wir sind damals nach Toronto geflogen, haben vorher mit dem Mann Gottes Kontakt aufgenommen, haben einen Termin ausgemacht, er hat da gedient. Wir haben uns mit dem getroffen, der hat uns gedient, wir haben Gebet empfangen, wir haben uns dienen lassen, er hat uns auch ein bisschen mitdienen lassen, da in einem Gottesdienst, und dann sind wir wieder zurückgeflogen und wir haben auch gesät in seinen Dienst, ja? Also das heißt, wir haben also auch finanziell, haben rein investiert in den Dienst, haben das geehrt, haben gesagt, ja, nicht, dass wir irgendwas, weißt du, kannst du nichts kaufen, aber es ist eine Herzenssache, verstehst du, eine Herzenssache. Und wir sind von Toronto zurückgeflogen und Gott sagt zu mir, strecke dich jetzt aus danach, dass kreative Wunder in deinem Dienst passieren. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt habe ich einen Auftrag vom Herrn, jetzt werde ich die nächsten Monate beten und fasten, dass auch in meinem Dienst kreative Wunder passieren. Aber weißt du, Gott hat es anders gemeint. 2 Tage später hatte ich den nächsten Heilungsgottesdienst. Ich habe damals ja auch schon Heilungsgottesdienste gemacht. Damals in Bayern, dieser Gottesdienst. Und bin da hingefahren und habe die Leute, wie ich es immer damals auch schon gemacht habe, die Leute aktiviert, füreinander in Heilung zu beten und einfach einander zu dienen, nachdem ich gepredigt hatte und so weiter. Und plötzlich fängt eine Frau an zu rufen und zu sagen, wow, der Fuß wächst. Der Fuß schrumpft, so war's. Der Fuß schrumpft. Die Zehen schrumpfen. Und dann bin ich da hingelaufen und sage, was ist passiert? Und dann war da ein Mädchen, die hatte... Das war in Linz, das war wieder was anderes. Das war eine andere Geschichte. Der Fuß schrumpft. Und dann war da ein Mädchen, 12 Jahre alt, und die hatte wirklich deformierte Füße gehabt. Die hatte also, die Zehen waren teilweise unterschiedlich lang raus. Und sie hatte, mit 12 Jahren hatte sie, glaube ich, was war es, Schuhgröße 43, genau, 43, und hat sehr drunter gelitten, dass sie so große Füße hat. Und außerdem war es so, dass die Zehen unterschiedlich rausstanden. Und in der Gegenwart Gottes, ohne dass ich spezifisch für kreative Wunder gebetet habe, in der Gegenwart Gottes plötzlich haben die Leute beobachten können, die hat ihre Schuhe ausgezogen und die Leute konnten beobachten, wie die Zehen zurückgegangen sind, wie der Fuß zurückgegangen ist und wie sie nachher in Schuhe mit, ich glaube, jemand hat ihr dann Schuhgröße 41, glaube ich, gegeben und da konnte sie ohne Probleme rein, war überhaupt kein Problem. Das heißt, er hat mindestens 2 Schuhgrößen die Füße schrumpfen lassen. Und die Zehen waren alle wunderbar gleichmäßig am Fuß anlegen. Verstehst du? Und ab diesem Zeitpunkt sind uns diese kreativen Wunder gefolgt. Und warum? Weißt du, ich hätte auch sagen können, immer diese Amerikaner, die haben immer so powervolle Salbungen, die haben immer so Gewalt, bei denen passieren immer so gewaltige Dinge, aber bei uns ja nicht und so weiter. Hätte ich ja machen können. Ja? Aber anstattdessen habe ich gesagt, okay, wenn der das hat, dann kann ich das auch haben. Und ich weiß, dass es durch seine Impartation in unser Leben hineingekommen ist. Und seither ist es da. Verstehst du? Wir können haben, worum wir den Vater bitten, wenn wir glauben, dass wir seine Lieblinge sind. Amen. Und alles, was es braucht, ist, dass letztendlich, weißt du, weil es ist ja Realität. Du bist ja sein Liebling. Du musst es ja nicht erarbeiten. Es ist Realität. Alles, was es braucht, ist, dass du dich hineinfallen lässt in diese Realität. Dann sagst du, okay, Vater, ich bin dein Liebling. Du bist mein geliebter Vater und du liebst mich so, wie du Jesus liebst. Ich gefall dir. Oh, Halleluja. Komm, Hans-Peter, kannst du die andere Musik im Hintergrund reinmachen? Lass uns das doch gerade mal aktivieren. Halleluja, weil ich glaube, dass Gott wirklich will am Ende dieses Vormittags, dass er uns so richtig, wirklich, ich sage mal so, er bereitet dir eine Hängematte in der Liebe des Vaters. Also es ist nicht, dass du es wieder falsch verstehst, es ist nicht die Hängematte, um jetzt sozusagen nichts mehr zu tun im Rest deines Lebens, sondern es ist die Hängematte, in die du dich immer wieder reinlegen kannst, um dich bescheinen zu lassen von der Liebe deines Vaters. Also davon geht alles aus. Du lässt dich bescheinen von seiner Liebe und das wiederum aktiviert in dir die Liebesbeziehung zu ihm. Amen. Halleluja. Oh Vater, ich danke dir von ganzem Herzen so sehr für deine unendliche Liebe zu uns. Ich danke dir, dass du uns mit derselben Liebe liebst, mit der du Jesus geliebt hast und immer noch liebst, Herr. Ich danke dir, kannst du ein klein bisschen leiser machen? Ich danke dir, dass du uns auch nicht nur liebst, sondern dass wir dir gefallen und dass du gerne mit uns zusammen bist. Dass du einfach gerne unser Papa bist, dass du einfach stolz bist, dass du unser Papa bist. Ja, du bist stolz auf deine Schöpfung, du hast sie gemacht, du hast uns gemacht und siehe, es war sehr gut. Und wenn du uns siehst, dann siehst du diese sehr gute Schöpfung, die du gemacht hast. Du siehst deine geliebten Kinder. Du siehst deine geliebten Söhne und deine geliebten Töchter. Und du hast Freude daran, uns zu sehen. Du hast Freude daran, uns zu begegnen. Halleluja. Lass dich einfach gerade jetzt drauf ein. Mach dir es total bequem. Entspann dich. Und lass ihn einfach mal dich lieben. Lass ihn dich lieben. Er möchte dich einhüllen in seine Liebe. Lass dich einfach fallen in seine Liebe. Diese Liebe ist real. Und sie war vor allem anderen. Bevor du irgendwas tun konntest oder irgendwas tun könntest, ist diese Liebe schon da. Und er fragt dich einfach, darf ich dich lieben? Der Vater will Gemeinschaft haben mit seinen Kindern. Er schaut da nicht zur Seite, wenn er auf dich sieht. Manche haben dieses unbewusste Waisengefühl, dass der Vater immer irgendwie jemand anders anschaut, nur nicht sich selber. Aber weißt du, Gott sagt dir heute Morgen wieder ganz neu, du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Ich habe dich voll im Blick. Ich will dich mit meinen Augen leiten, Psalm 32,8. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Wenn es niemand anders auf der Erde gäbe, für dich wäre ich gestorben, sagt Jesus. Und gerade jetzt möchte er Gemeinschaft mit dir haben. Der Vater möchte Gemeinschaft mit dir haben. Wie wenn du der einzige Mensch hier in diesem Raum wärst oder der einzige, auch der über Livestream zuschaut, überhaupt der einzige Mensch auf dieser Erde, der in dieser Beziehung zu ihm steht. Es ist völlig uninteressant, was mit den anderen ist. Dafür ist er Gott, dass er uns alle gleichzeitig lieben kann. Dafür ist er Gott, dass er gleichzeitig diese Beziehung zu uns allen leben kann. Also schau völlig weg von all denen, die um dich herum sind. Auch von deinem Partner oder Ehepartner ist jetzt nicht wichtig, sondern du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. Er schaut dich an. Schau dich mit Augen des Wohlgefallens an. Vielleicht kommen da Sachen hoch in deiner Seele, vielleicht schmerzhafte Erfahrungen, wo du vielleicht dachtest, oh, wo ist Gott jetzt? Wo ist der Vater jetzt? Und Gott sagt dir, Jeremia 31,3, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Gnade bewahrt. In jeder Situation deines Lebens war ich bei dir. In jeder Situation deines Lebens war meine Liebe bei dir, auch in den traumatischen, auch in den schmerzhaften Situationen. Auch da, als du ihn noch überhaupt nicht kanntest, er war da. Er ist der Gott, der da ist. Er gerade im Geist, wie er bei manchen wirklich wie mit seiner Liebe wirklich durch die ganze Biografie durchwäscht, wie so die ganzen Jahre deines Lebens zurückgeht und wirklich mit seiner Liebe bis in die Anfänge hineingeht. Und über all den Orten auch, vielleicht auch, ja, sowohl den schmerzhaften als auch den Höhepunkten, aber über all diesen Orten ruft er das aus. Ich war da. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Ich war da. Ich bin da. Ich bin der, der immer da ist. Mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Gefallen gefunden. lass dich bestrahlen. Strahlen von deiner Liebe. Manche erleben jetzt vielleicht, wie der Vater bestimmte Worte zu ihnen sagt. Andere werden vielleicht in einer Vision weggenommen. Vielleicht sogar verzückt oder entrückt an himmlische Orte. Und begegnen so Jesus und dem Vater. Wer Jesus sieht, der sieht den Vater. Manche erleben Heilung für Dinge aus der Vergangenheit. Andere werden vielleicht gerade jetzt spezifisch gestärkt in dieser Liebesbeziehung zum Vater für die Zukunft. Was auch immer der Heilige Geist tun will, lass es ihn einfach tun. Der Raum der Begegnung. Danke, Vater, dass du diese Decke deiner Liebe über uns alle ziehst, gerade jetzt. Im Geist. Für jeden hier live vor Ort und über jeden, der über Livestream zuschaut. Danke, Vater, dass du diese Decke deiner Liebe über uns ziehst, Herr. Danke dir, dass wir heute und auch morgen, dieses ganze Wochenende und darüber hinaus, dass wir in diesem Raum der Begegnung mit dir bleiben, Herr. Und ihn immer wieder neu aufsuchen. Und erleben. Danke, Vater. Wer von euch hat gerade bis zu diesem Punkt jetzt erlebt, dass Gott zu ihm persönlich in entweder gesprochen oder sich ihm in einer Weise persönlich offenbart hat oder persönlich berührt hat in irgendeiner Weise. Wer hat es gespürt jetzt gerade? Wow, wow, so viel. Danke, Jesus. Wow, da oben auf der Empore auch. Wow, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das ist erst da. Das ist erst am Vormittag. Also es geht noch tiefer, es geht noch weiter. Heute Nachmittag werden wir weitergehen in dem Ganzen. Ich möchte jetzt, bevor wir eine Pause machen, jetzt für längere Zeit, dass ihr Mittagessen könnt. Es gibt ja was zum Mittagessen im Café drüben, für die, die das dort wollen. Oder ihr könnt natürlich auch in die umliegenden Restaurants gehen. Vorher möchte ich euch jetzt noch eine Gelegenheit geben, auch hineinzusäen in diesen Boden der Liebe des Vaters. Wir machen ja das bei uns immer so, dass wir unsere Konferenzen kostenlos machen, weil wir daran glauben, dass du einen anderen Segen hast, wenn du einfach freiwillig und vom Heiligen Geist geführt so gibst, wie er dich leitet. Und heute Morgen hast du einfach die Möglichkeit, einfach Gott und seinem Reich einfach ein Liebesopfer zu geben, seine Liebe zu säen. Er gibt dir die Möglichkeit, du kannst ihn fragen, du darfst ihn fragen. Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll? Vater, was möchtest du, dass ich investieren soll in dein Reich heute Morgen? Und dann tust du einfach, was er dir zeigt. Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, ist das auch kein Problem, weil du hast unter deinem Stuhl eine Verpflichtungserklärung, die du ausfüllen kannst. Die eine Hälfte tust du in den Eimer rein, die andere nimmst du mit nach Hause, da ist die Kontonummer drauf und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Dann hast du auch mitgegeben. Und natürlich auch, wenn du eine Spendenbescheinigung willst am Ende des Jahres, dann ist natürlich Überweisen sinnvoll. Aber natürlich genauso auch, wenn wir jetzt einmal durchgehen, fühl dich frei, in bar zu geben. Wie auch immer, tu das einfach, was der Heilige Geist dir zeigt. Gib es aus Liebe, in Liebe. Auch wenn du über Livestream zuschaust, da werden die Infos eingeblendet, wie du geben kannst über Livestream, Überweisung, PayPal oder Kreditkarte auf unserer Homepage. Einfach nutzt die Möglichkeiten. Hier vor Ort geben wir jetzt die Eimer durch und dann dürft ihr einfach das tun, was er euch gezeigt hat. Oben auf der Empore auch, ja, genau. Wunderbar. Okay. Halleluja. Danke, Vater.